Tag folgt auf den anderen, wie sie sich erinnern. Wenn die Liebe für uns nur noch alltäglich, wir schaffen nicht, um zusammen zu leben. Es reicht nicht nur, einfach zu lieben sich. Wie seltsam doch, erst gestern noch war's langweilig, kein Wort fand sich, zu reden über jene Zeiten, die waren mies. Und nun ganz prompt zum Abschied kommt, aus unser Herzen tiefstem Grund, ein Schwall von Worten, der nun den Mund verließ. Man liebt sich so, wie man wird sich auch scheiden. Ans Morgen denkt man dabei oft nicht gleich. Das Morgen, das man bald schon muss erleiden. Doch ein Adieu sagt sich so manches Mal für uns ganz leicht. Wir tun nur das, was nötig, spielen unsere Rollen. Wir schauen uns zu, man lacht, man gibt auch an. Und manches hätte man nicht vergessen wollen. Es wird auch schwer sein, wenn man Abschied nahm. Man weiß genau, ob jetzt, ob dann, morgen vielleicht aufs Holz sein kann. Das Mann wird sagen, verloren ist alles bald. In dem Roman, und fertig doch, vielleicht wird's ja ein Märchen noch. Doch zu glauben daran, ist man schon zu alt. Man liebt sich so, wie man wird sich auch scheiden. Ans Morgen denkt man dabei oft nicht gleich. Das Morgen, das man bald schon muss erleiden. Doch ein Adieu sagt sich so manches Mal für uns ganz leicht. Romeo und Julia und all die anderen, die findet man friedlich ruhend im Roman. Doch solch ne täglich Story wie die unsere, für die man keinen Dichter finden kann. Hör kleines nun, wir müssen gehen, und die Erinnerung bleibt hier stehen. Wir gehen gemeinsam runter, willst du's denn? Und sieht sie uns vorbei dann gehen, die Wirtin unten vom Café, ruft sie uns zu nach, hallo, ihr Liebenden. Man liebt sich so, wie man wird sich auch scheiden. Als Morgen denkt man dabei oft nicht gleich. Das Morgen, das man bald schon muss erleiden. Doch ein Adieu sagt sich so manches Mal für uns ganz leicht. Man liebt sich so, wie man wird sich auch scheiden. Als Morgen denkt man dabei oft nicht gleich. Das Morgen, das man bald schon muss erleiden. Doch ein Adieu sagt sich so manches Mal für uns ganz leicht.